Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner. Das ist ein neues Video zur Playlist sprachlich herausgefordert. Das war richtig, da fehlen die E's. Ich habe irgendwo noch eine Variante mit E's. Habe ich schön von Hand im Kopf eingemalt. Wie auch immer. So, sprachlich herausgefordert. Es geht um den neuen Duden. Und zwar um die Wörter, die da neu hinzugefügt wurden. Und ich habe jetzt gerade irgendwas gefunden, wo das wunderbar hier irgendwie gestreamt wird. Emoji, Filterblase, Cyberkrieg, Jumpsuit, Undercut, Low Carb, Hoodie, Urban Gardening, Icke, Tüdelkram, Fujikato, Hüge. Hüge ist irgendwie, ich weiß nicht, warum Hüge da schon drin ist. Das ist irgendwie ein Magazin und das ist irgendwie dänisch und heißt sowas wie gemütlich oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Wutbürgerin, Schmähgedicht, Drohnenangriff, Flexitarier, Selfie, Facebooken, Tablet, Socialbot, Pixelig, Datenbrille, Emoji, Filterblase, Cyberkrieg, Liken, Entfreunden und so weiter. Jetzt kommt schon wieder Work-Life-Balance. Work-Life-Balance wird interessanterweise unter Modisches hier zusammengefasst von der Tagesschau. So, worum es jetzt eigentlich geht, ist, dass immer mal wieder so ein paar Worte getwittert werden. Entweder meistens ist es so, dass irgendwer darüber berichtet, der Duden-Verlag das dann twittert und dann irgendwer drunter schreibt, finde ich gar nicht gut, dass dieses Wort im Duden steht. Und diese Diskussion hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Da ging es um den Begriff Schland. Und da haben die Leute gesagt, hey, Schland kann man doch nicht in Duden schreiben, ist doch falsch geschrieben, bla, bla und so weiter. Diesen Äußerungen liegt nicht zwingend Kompetenz zugrunde. Und zwar fehlt ihnen vor allem die Kompetenz zu verstehen, was der Duden ist. Und dazu einen kurzen Exkurs in die Linguistik bzw. die präskriptive oder deskriptive Linguistik. Linguistik ist die Sprachwissenschaft und dann gibt es dort die Lexikographie, heißt es, glaube ich. Lexikographie, Lexikographie, weiß ich jetzt gar nicht. Lexikographie, glaube ich, sagt man. Also anders gesagt, die Lehre vom Anfertigen von Wortverzeichnissen. Übrigens eines der ältesten althochdeutschen Schriftstücke ist ein Lexikon, der Abroganz. Das ist das erste Wort von diesem Lexikon und da hat jemand lateinische und deutsche Wörter, also deutsche Wörter zusammengeschrieben und so weiter. Also sozusagen unser ältestes Buch ist ein Duden, wenn man das jetzt mal so ganz vorsichtig schreibt. Also eine Wortliste. So, bei der präskriptiven Lexikographie oder wenn man den Duden als präskriptives Dokument auffasst, heißt es, da steht drin, wie man schreiben soll. Das heißt, jemand guckt sich die Sprache an, sagt, das sind gute Wörter, das sind blöde Wörter oder das sind gute Schreibungen oder das sind blöde Schreibungen und dann sagt er, bitte nehmt nur die guten. So ungefähr. Das heißt, es gibt dann eine Art, Delfin zu schreiben mit F oder mit PH und die andere sagt, nee, die ist schlecht. Das ist das eine. Mit der Rechtschreibreform ist der Duden etwas einerseits normativer geworden, erlaubt aber zum Beispiel bei manchen Dingen, zum Beispiel Spaghetti oder Delfin, zumindest wenn ich mich recht entsinne, verschiedene Schreibweisen. Aber was sich in der Sprachwissenschaft geändert hat in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren, vielleicht 40 Jahren, ist, dass man von einer präskriptiven Sprachbeschreibung beziehungsweise Sprachnormierung gewechselt hat zu einer deskriptiven Sprachbeschreibung. Das heißt, oder Sprachbeschreibung heißt ja, also deskriptiv heißt beschreibend. Also man beschreibt, wie die Sprache aussieht und sagt nicht zwingend, so soll die Sprache aussehen. Das heißt, wenn Menschen in einer Sprache bestimmte Dinge angemessen häufig verwenden, wie vielleicht Hüge, also nicht in meiner Lektüre nicht, aber vielleicht, wenn man viel Bunte liest oder viel Landleben-Magazin oder sowas, dann vielleicht schon. Und also wenn Menschen ein Wort recht häufig verwenden, dann sagt man irgendwann, naja, wenn jetzt einer nachgucken will, entweder was das heißt, zum Beispiel einem Bedeutungswörterbuch oder wenn er wissen will, wie schreibt man eigentlich Hügel, schreibt man das mit Ü, mit H, mit G, G, H, E oder wie auch immer. Also man schreibt H-Y-G-G-E, aber also wenn er wissen will, wie er schreibt, dann soll er das ja auch in einem Wörterverzeichnis nachgucken können. Es gibt jetzt wieder verschiedene Wörterbücher, es gibt Bedeutungswörterbücher, es gibt Gesamtwörterbücher, es gibt, also was halt man nennt sie nicht Gesamtwörterbücher, aber es gibt Wörterbücher, die versuchen so umfassend wie möglich zu sein. Es gibt Rechtschreibwörterbücher, wo noch ein paar grundlegende grammatikalische Informationen gegeben werden über, wie sieht der Genitiv und wie sieht der Plural aus und wie kann man bestimmte Dinge, sind bestimmte Verben transitiv oder intransitiv, da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe rein, aber also in einem Rechtschreibwörterbuch oder wie auch immer, also anders gesagt, wenn ich Schland schreiben will, will ich wissen, wie schreibt man Schland, ja, oder wenn ich Selfie-Stick schreiben will, dann muss ich jetzt gucken, schreibe ich jetzt Selfie-Stick und schreibe ich dann das S groß oder klein oder zum Beispiel bei, Know-how, ja, Know-how schreibt man großes No, also großes K, N-N-O-W und dann Bindestrich kleines H-O-W. Das schließt sich mir jetzt nicht zwingend, warum man das so macht, aber irgendwie hat Duden das halt so festgelegt, ja. Also anders gesagt, wenn ich Know-how halt sagen will, egal ob das jetzt ein urdeutsches Wort ist oder nicht, dann muss ich halt in einem Wörterverzeichnis nachgucken können, wie soll ich das jetzt eigentlich schreiben. Und deswegen müssen die Wörter da auch rein. Deswegen kann auch niemand sagen, ich finde es jetzt doof, dass Selfie-Stick und Entfreunden jetzt im Duden stehen. Weil ich muss ja wissen, Entfreunden, schreibe ich das mit Ä vorne oder mache ich einen Bindestrich zwischen End und Freunden oder was auch immer. Oder schreibe ich Freunden mit OI oder wie auch immer. Ja? Also anders gesagt, Wörter, die verwendet werden, vor allem in der Schriftsprache, und darauf stützt sich der Duden auch weitestgehend, die gehören auch in Wörterverzeichnis, damit man sie nachschlagen kann. Und sie gehören natürlich auch später dann in Wörterbücher, im Sinne von, also Wörterbücher im Sinne von Deutsch, Englisch, Englisch, Französisch, was auch immer. Also das heißt, oder Englisch-Deutsch, also anders gesagt, wenn da irgendwo steht Schland, dann muss man eben dem, der das nachschlägt und der vielleicht nicht Muttersprachler ist und nicht drauf kommt, dass das wohl ein Slang-Ausdruck für Deutschland ist, benutzt inzwischen irgendwie auch keiner mehr, aber wie auch immer, dann muss er zumindest in der Lage sein, das irgendwie nachzuschlagen. Ja? Interessanterweise sind auch Wörter aus dem Duden rausgeflogen, und zwar gab es die Möglichkeit, Ketchup mit TSCH zu schreiben. Das hat man freundlicherweise jetzt entfernt, weil das niemand schreiben wollte. Und das war auch ein Tipp, den ich ganz am Anfang der Rechtschreibreform den Leuten gegeben habe und habe gesagt, Leute, wenn euch Delfin mit F nicht gefällt, dann schreibt es einfach so lange mit PH, bis die Leute halt hergehen und dann sagen, nee, die F-Version, die verwendet keiner. Ja? Oder Mayonnaise, M-A-J-O-N-E-S-E. Durfte man schreiben, wollte aber irgendwie keiner. Ja? Und dann gab es noch den Ausdruck, ja, 2000-fähig und das benutzt heute irgendwie auch keiner mehr. Da ging es um Software, die ja 2000-fähig ist, also die dann am 1. Januar 2000 nicht abstürzt aus Programmierfehlern. Also anders gesagt, man schmeißt auch immer wieder Wörter raus und zwar nicht, weil sie irgendwie schlecht oder böse wären, sondern weil halt eigentlich keiner sie braucht und weil man die nicht... ja, also wie gesagt, schreiben will es keiner mehr und verstehen tut man es. Also insofern ist das vollkommen okay so. Also Leute, die also jetzt rummosern und sagen, dieses und jenes Wort hat im Duden nichts verloren, die haben einfach nicht verstanden, dass es ein deskriptives Werk ist, das beschreibt, welche Wörter werden benutzt und dass es wichtig ist, dass man diese Wörter auch nachschlagen kann, damit man weiß, wie man sie schreibt, weil benutzt werden sie auch, wenn sie nicht im Wörterbuch stehen, aber im Wörterbuch stehen sie, damit man eben nachschlagen kann, was bedeuten sie, wie werden sie gebraucht, wie werden sie konjugiert, wie werden sie dekliniert, wie sieht ein Plural von Emoji aus, heißt es Emojie oder heißt es Emojis? Ja, wir wissen jetzt, es heißt Emojis, aber das wissen wir. Ein Ausländer wüsste jetzt nicht unbedingt, ob jetzt da der Plural mit E gebildet wird, also oder Emojier oder so. Und er weiß nicht, ist es der, die, das. Also wir wissen, es ist nicht die oder der Emoji, sondern das oder vielleicht auch der, wer weiß. Ich habe die neue Auflage noch nicht. Also wie gesagt, es ist wichtig, dass solche Begriffe auch im Wörterbuch stehen, damit man sie nachschlagen kann. Hatte ich das schon erwähnt? Ich glaube, ich hatte es erwähnt. Ich wiederhole mich. Hab jetzt eh gleich einen Termin, deswegen schließe ich ab. Sagt doch mal Bescheid, was ihr so findet. Seht ihr, ich werde hier schon. Ja. Und obwohl die Zeit, die es hieß, die ich habe vor dem Mittagessen, noch nicht abgelaufen ist, jetzt wären es noch 7 Minuten. Gut, also schreibt mir doch mal eure Meinung, eure kompetente Meinung, entweder unter das Video bei YouTube, bei meinem Kanal Oliver Gassner, oder auf ogok.de in den Blogbeitrag, den ich hierzu verfasse. Da könnt ihr auch mal nach dem Ausdruck sprachlich herausgefordert, ausnahmsweise in einem Wort suchen. Da findet ihr dann die anderen Videos zu diesem Thema. Dieses Video werde ich erst nach dem Mittagessen verbloggen. Okay, bis dann. Bye bye. Wahrscheinlich erscheint es sogar erst am Montag. Heute ist Dienstag. Okay, bis dann. Bye bye.